говорить, как сегодня было озвучено. Ich möchte heute auf das Thema reden dein, heute. Dein Reich komm. Dein Reich komme. Komme. Entschuldigung, komme. Ja. Komme, ja. Я учу немецкий. Also, ich lerne jetzt Deutsch. Итак, да придет царствие твое. Also, dein Reich komme. Что такое царствие Божие? Was ist das Reich Gottes überhaupt? Мы сегодня будем говорить о царстве Бога, но не о том царстве. Wir werden heute über das Reich Gottes reden, aber nicht über das Reich. Которое грядет и наступит, когда Христос придет. Das kommen wird, wenn der Christus wieder zurückkommt. Это царствие небесное, которое придет на землю. Das ist das Reich vom Himmel, das später auf die Erde kommen wird. В тот момент, когда Христос, in dem Moment, wenn der Christus, как и написано, на облаках, wie auch geschrieben steht, dass er auf den Wolken, славе, in seine Herrlichkeit, он придет, wird er kommen. И вся земля, und die ganze Erde, они все узнают, alle werden erfahren, что Христос пришел, dass der Christus gekommen ist. Сотрясаться все. Also alles wird auch erbeben. И все поймут, ну все. Und alle werden verstehen. Сейчас so, конец ist, всему, да? Jetzt ist alles zu Ende. На самом деле будет не конец, а начало. Aber tatsächlich wird das nicht ein Ende sein, sondern der Но вы Beginn, знаете, der Христос Anfang. На самом деле грядет. Aber wisst ihr, der Christus tatsächlich Amen. Kommt. Amen. Однако уже сейчас aber schon jetzt мы с вами имеем удивительную возможность haben wir jetzt eine, wunderbare Möglichkeit. Быть представителями этого небесного царства. Also die Vertreter von diesem wunderbaren Reich Gottes на этой земле. Hier auf der Erde zu sein. И вы знаете, что есть государства. Und wisst ihr, es gibt solche Staaten. И у каждого государства есть дипломатические представительства в других странах. Und bei, jeder Staat praktisch hat seinen Diplomaten, also seinen Vertreter in anderen Ländern. И вот есть небесное царство. Und es gibt ein Himmelreich. А мы с вами являемся дипломатическим представительством und Царства Божьего на этой земле. Und wir sind praktisch die Vertreter, die Diplomaten von dem himmlischen Reich hier. И вы знаете, что если человек приходит в это дипломатическое представительство, und wisst ihr, wenn der Mensch in diese, in diesen Amt kommt, wo die Diplomaten конечно, des Himmelreiches он, sitzen, не оказался в том государстве. Natürlich ist er nicht gleich dort derjenige, der dazu gehört. Физически он как будто бы остался в своей стране. Also physisch ist er in seinem Land geblieben. Но юридически aber juristisch он уже находится на земле своей. Befindet er schon sich auf sein, in seinem Land. На земле своего государства. Also im Land von seinem Staat. На котором действуют законы этого государства. Auf dem auch die Gesetze gültig sind von diesem Staat. И те, кто придут, попробуют его взять. Und diejenigen, die versuchen werden, ihn gefangen zu nehmen. Они не смогут проникнуть внутрь. Sie können nicht nach innen durchdringen. Потому что это уже чужая территория. Denn das ist bereits ein fremdes Territorium. И вот поэтому Царство Божие небесное. Und deswegen ist das Reich Gottes, das himmlische ожидает Reich, нас. Das erwartet uns. Но мы здесь на этой земле, друзья. Aber wir sind hier auf der Erde, meine Freunde. Призваны представлять Бога и Его Царство людям. Wir sind berufen, Gott und sein Reich jeden Menschen zu präsentieren. И утверждать Его небесное Царство на этой земле. Und sein Reich Gottes hier zu festigen auf Давайте der Erde. Мы откроем место Писания. Lass uns jetzt eine Schriftstelle öffnen. Итак, это Матфея 6 глава. Das ist Matthäus 6. Откройте, пожалуйста, по-моему, 33 стих, да? Das ist, а, 9, прошу прощения. Das ist ab dem Vers 9 bis 13. И очень известно для всех нас, конечно же, молитва. Das ist ein sehr bekanntes Gebet. Какая там молитва находится? Gebet. Абсолютно верно. Also, молитва «Отче наш». Vater unser. К Иисусу подошли. Zum Jesus kamen. И спрашивали, как же нам молиться? Und fragten ihn, wie sollen wir beten? И вот он дает им ответ. Und so gibt er ihnen eine Antwort. И мы знаем все его, да? Und wir kennen das alle, Отче наш, сущий на небесах. Как мы будем читать? Я? По-русски сначала, я по-немецки. Окей. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Okay, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, denn du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Аминь. Amen. Я не буду сейчас читать всю молитву. Ich werde jetzt nicht das ganze Gebet durchlesen. Я думаю, мы все знаем ее наизусть. Ich denke, jeder von uns kennt das auswendig. А кто не знает, вот, прочтите. Und wer es noch nicht weiß, dann könnt ihr das später durchlesen. До конца и молитесь каждый день. Und da sollt ihr jeden Tag beten. Но смотрите, Иисус здесь молится. Aber schaut hier, Jesus betet hier о том, чтобы Царство Божие пришло в нашу жизнь. Dafür, dass das Reich Gottes in unser Leben kommt. И это показывает нам, Und das zeigt uns, что на самом деле это реальность. Dass es tatsächlich Realität ist. Бог реально хочет являть свое царство на этой земле. Gott möchte in Wirklichkeit sein Reich Gottes hier zeigen, schon auf der Erde. И вчера на молодежном служении была тема эта, да? Und gestern auf dem Jugendtreff war dieses Thema. Как это называлось? Как это? Невидимая реальность. Also unsichtbare Realität. Но Бог теперь желает делать следующий шаг. Aber Gott wünscht sich jetzt den nächsten Schritt. Чтобы из невидимой реальности это приходило в видимое. Dass es aus der unsichtbaren Realität eine sichtbare Realität wird. Давайте мы подумаем, что же такое Царство Божие. Lass uns mal nachdenken, was bedeutet чтобы das нам Reich понимать, Gottes, damit wir begreifen können, что Бог хочет делать на этой земле. Was will Gott auf dieser Erde machen? Скажите, что есть Царство Божие? Sagt mir, was ist das Reich Gottes? Мир. Frieden. Есть там болезни? Gibt es dort Krankheiten? Там нет болезней. Es gibt dort keine Krankheiten. Страдают ли там люди? Leiden dort denn die Menschen? Нет. Nein. Есть ли там горе? Gibt es dort Leid? Есть ли там смерть? Gibt es dort Tod? Есть ли там еще что-то плохое, да? Gibt es dort überhaupt etwas, was schlecht ist oder was böse ist? Нет, этого нет ничего. Nein, nichts davon ist dort. Божье царство. Reich Gottes. Это место, где нет болезней. Das ist ein Ort, wo keine Krankheiten da sind. Es gibt keinen Tod. Где все счастливы. Wo alle glücklich sind. Где между людьми существует мир. Wo zwischen den Menschen Frieden herrscht. Скажите, на каком языке там будут говорить? Sagt mir, welche Sprache wird dort gesprochen überhaupt? Наверное, на немецком. Wahrscheinlich Deutsch. И в каждой стране скажут нет, на русском. Und in jedem Land wird wahrscheinlich anders sagen, Russisch, Spanisch oder was. На иранском. Oder Iranisch. На каком там еврейском? Oder Jüdisch, на русском? Oder Russisch, да, знаете, будет какой-то другой язык. Wisst ihr, es wird wahrscheinlich eine andere Sprache geben. Что-то, что будет объединять. Es wird etwas da sein, was uns alle vereint. Будут ли там какие-то, знаете, разделения по национальностям? Wird dort irgendwelche Teilungen geben zwischen den Nationalitäten? Nein. Nein. Потому что у Бога нет этого разделения. Denn bei Gott gibt es diese Teilung nicht. Для Него все дети. Für ihn sind alle Kinder. И для Него нет детей получше или похуже. Für ihn gibt es nicht schlechte Kinder und wenig gute Kinder. Oder язык, wenig. Национальности. Also die Sprache, и все это реальность нашей жизни. Also all diese Realität unseres Lebens. На небесах все будет по-другому. Im Himmel wird das komplett anders sein. Будет только отец. Es wird nur Vater sein. И только дети. Und nur Kinder sein. И вы знаете, все это Бог желает привносить в нашу жизнь. Und wisst ihr, all das wünscht sich Gott in unser Leben hineinzubringen. Он желает, чтобы мы думали о том, каким является Его Царство. Er möchte, dass wir nachdenken, wie sein Reich Gottes ist. Почаще. Und das oft. Потому что в нашей жизни, живя здесь, в реальности, Leben, leben, Realität, мы очень часто, знаете, по-другому действуем. Oftmals handeln wir anders. Вместо того, чтобы Божьи законы и принципы anstatt, dass Gott seine Gesetze, seine Prinzipien воплощать в нашу жизнь, in unser Leben, zu verwirklichen, мы смотрим на законы этого мира. Schauen wir auf die Gesetze dieser Welt. И эти законы приходят в нашу жизнь. Und diese Gesetze kommen in unser Leben в наши hinein, отношения. Also in unsere Beziehungen. И это проблема. Und das ist ein Problem, которую Бог решает, желает разрушить. Dass Gott wünscht, zu zerstören, auseinanderbrechen zu lassen. Он желает, чтобы мы четко понимали, er möchte, dass wir klar verstehen, что нашу жизнь, dass unser Leben, мы должны строить по Божьим законам, dass wir unser Leben nach Gottes, по законам seinen небесного царства. Gott seinen Gesetzen bauen, nach den himmlischen Gesetzen. И чаще, прошу вас, размышляйте, вспоминайте. Und ich bitte euch, dass ihr öfters mal darüber nachdenkt, что же там есть. Was wird es dort geben? И чего же там нет? Und was gibt es dort nicht? Давайте мы посмотрим, вернее, я хочу спросить вас, когда Иисус молился? Ich möchte euch fragen, als Jesus gebetet hat, он молился, да приди царствие твое. Er hat gebetet, dein Reich komme. Скажите, что после этого он делал? Sag mir, was hat er danach gemacht? Ну что Иисус сделал в своем служении? Also was hat Jesus in seinem Dienst getan? Он ходил и начал служить людям. Also er ging und fing an, Menschen zu dienen. Он проповедовал Евангелие. Er hat das Evangelium gepredigt. Он молился за людей. Er betete für die Menschen. И они получали исцеление. Und die hatten auch Heilung empfangen. Он ходил и помогал нуждающимся. Er ging und hat den Menschen, die Not он hatten, служил geholfen. Людям. Also er hat Menschen gedient. Другими словами, он не только Mit anderen молился, Worten, er hat nicht nur gebetet, но он действовал. Sondern er handelte. И когда мы молимся, да придет Царствие Твое, каждый день, может быть, мы молимся. Und wenn wir beten, vielleicht beten wir das jeden Tag, dein Reich komme. Как вы думаете, что Бог дальше ожидает от нас? Was denkt ihr, was Gott weiterhin dann von uns erwartet? Наверное, что мы сядем. Wahrscheinlich, dass wir uns hinsetzen. И будем молиться, и молиться, warten, и молиться. Да придет Царствие, да придет. Да когда же Твое Царство придет? Да сколько уже можно ждать? Да приди уже в конце концов. Komm endlich doch. Закроемся в нашей церкви и будем молиться. Wir werden uns in unsere Gemeinde einschließen und nur beten. Иногда странные так и делают. Manchmal passieren solche seltsamen Dinge. Но на самом деле Бог ожидает молитву и действие. Aber tatsächlich erwartet Gott ein Gebet und И Он избрал нас. Und da hat er uns berufen, свою церковь, also seine Gemeinde, чтобы утверждать Царство Божие на этой земле. Um das Reich Gottes hier auf der Erde zu festigen. И вы знаете, приведу маленький пример. Und ich möchte euch ein Beispiel vorbringen. Вы верите, что Бог исцеляет? Glaubt ihr danach, daran, dass Gott heilt? Я тоже верю. Also ich glaube auch daran. Но как-то почему-то мало исцелений в нашей жизни. Aber komischerweise ist doch so wenig von diesen Heilungen in unserem Leben. Иногда, знаете, сомнение такое приходит. Wisst ihr, manchmal kommt so ein Zweifel. И ты думаешь, Господи, что, как, почему? Und du fragst dich so, hey, warum, wieso, Но я расскажу маленький пример. Aber ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Наверное, может быть, уже год назад. Ungefähr vor einem Jahr. У нас было служение. Hatten wir einen Gottesdienst gehabt. И молитвенное такое служение. Also so ein Gebetsgottesdienst. 2 часа поклонения и молитвы. Also 2 Stunden war das Gebets- und Anbetungsgottesdienst. И вот я как раз вел это служение. Und so habe ich diesen Gottesdienst geleitet. Вел прославление, молитву. Habe auch den Lobpreis geleitet. И вот как ведущий я почувствовал. Und als Leiter habe ich gefühlt. Что сейчас хочу помолиться за исцеление. Чувствую, надо помолиться за исцеление. Also ich fühlte, dass ich jetzt für die Heilung beten sollte. Я позвал, пригласил людей, говорю, давайте выходите вперед сюда. So habe ich die Menschen nach vorne eingeladen, dass sie kommen. И давайте будем молиться. Und habe angeboten, lass uns beten. Я позвал пасторов, пресвитеров, ну там диаконов, да, also, pastor, die лидеров, die Leiter nach vorne как Писание gerufen. Говорит, возложит руки на больных. Und wie die Schrift sagt, wenn man die Hände auf die Kranken legt. В общем, начали молиться. Also so haben wir angefangen zu beten. Закончилось собрание, это была пятница вечером. Und dann kam der Gottesdienst zu Ende, das war Freitagabend. И в воскресенье утром. Und am Sonntag in der Früh. Я иду, как обычно, на собрание. Gehe ich gewöhnlich zum Gottesdienst. Вдруг меня останавливает сестра такая. Plötzlich stoppt mich eine Schwester. Евгений, можно вас на минуту? Eugen, kann ich euch eine Minute sprechen? Я говорю, да, хорошо. Und ich, okay. Вы помните, вы за меня молились? Könnt ihr euch erinnern, dass ihr für mich gebetet habt? Я стою и, честно говоря, не помню. Ich stehe da, aber kann mich absolut nicht erinnern. Ну, наверное, молился, окей. Но wahrscheinlich habe ich für sie gebetet, ja. Вы помните, вы молились за меня? Ну, думаю, хорошо, ладно, все. Also молился. Sie hat mich, да. Gefragt, ja, habt ihr, können Sie sich erinnern? Sag Помню, ich, okay, молился, да. Ich habe gebetet für dich. Kann ich mich jetzt erinnern? Вы помните, и вот мне, когда вы молились, было так плохо. Also, als du für mich gebetet hast, ging es mir so schlecht. То есть она говорит, мне стало так больно. Also, so, sie hat dann gesagt, mir ist so schwer ums Herz Я geworden. Такой, ой-ой-ой. Also sie hat Schmerzen bekommen, dann dachte ich mir, oh, ты ожидаешь, такая станет, так хорошо станет, ожидаешь. Du erwartest, wenn du betest, dass sie sagt, es wird dir so gut gehen. Ей geht so gut, aber ihr ging es umgekehrt schlechter. И я такой, ну да, и что дальше? Und ich so, ja, und weiter? А вы знаете, я вот в пятницу молились, а в субботу я должна была идти к врачу. Also am Freitag haben sie gebetet und am Samstag musste ich zum Arzt. И я пошла к врачу, и она сделала мне обследование. Und so ging ich zum Arzt und die hat mich dann untersucht. Я уже двумя руками так, Господи. Und ich schon, все ли там хорошо теперь? Und ich habe dann wirklich mir angefangen, Gedanken zu machen, ist das wirklich alles gut gelaufen? Сейчас счет от врача такой, вы помните, молились? Gleich bekomme ich eine Rechnung, мне стало плохо. Ich habe für sie gebetet. Врач выставил счет. Kam mir schon irgendwie schlecht. Держите счет. Und so bekommt ihr jetzt die Rechnung dafür, für das schlechte Gebet. И нет, вы знаете, врач посмотрел тогда на меня. Und dann erzählt sie, Arzt hat mir so angeschaut. И говорит, und девушка, sagt so, junge Frau, вы что сделали? Was haben Sie gemacht? А что случилось? Und sie so, was ist denn passiert? И рассказывает мне потом эта девушка. Und dann erzählt mir diese junge У нее, Frau, оказывается, был только один яичник женский. Also sie hat nur einen Eierstock gehabt. Как это называется, да, в общем, яичник, да? И когда я молился, und als ich gebetet habe, у нее вырос второй яичник. Ist der zweite Eierstock gewachsen. Это, я, конечно, не медик. Also ich bin kein Mediziner. Но, наверное, вот так обычно яичники не вырастают второй раз, да? Also, normalerweise wächst ja kein Eierstock Nein? einfach Нет? so dazu, von sich aus. Хочу сказать вам, Ich möchte euch einen sagen. Когда я молился за нее, als ich für sie gebetet habe, я не чувствовал ничего особенного. Habe ich nichts Besonderes gefühlt. Я вообще забыл, что я за нее молился. Ich habe sogar vergessen, dass ich für sie gebetet habe. Я вот не чувствовал, знаете, вот ты иногда молишься за человека. Also ich habe nicht gebetet, wenn du so denkst, wenn du für jemanden betest und du fühlst etwas. Тепло, oh, die Wärme kommt, die Wärme kommt. Так, чувствую, пошло. Also so fühle ich jetzt, dass die Energie rüberkommt. Мурашки пошли по коже. Und plötzlich kommen die Gänsehaut. Ну все, пошло исцеление, пошло. So, jetzt wird er geheilt. Ничего не чувствовал. Also ich hatte absolut nichts davon просто помолился. Gefühlt. Ich habe einfach nur gebetet. Просто пошел домой. Ich ging einfach nur спал nach Hause, спокойно. Hab gut geschlafen. И тут воскресенье, вот тебе. Und jetzt kommt am Sonntag so eine Überraschung. Что я хочу сказать? Was möchte ich damit sagen? Я не суперисцелитель. Ich bin kein Superheiler. Не помазанник. Ich bin kein Gesalter. Который все теперь Бенихин 2. Der wie ein Бенихин 2. Нет. Я просто служитель, просто человек. Ich bin einfach nur ein Mensch, ich bin einfach Diener Gottes. Который почувствовал желание помолиться за человека. Der einen Wunsch verspürt hat für einen Menschen zu beten. Она сама подошла, я даже ее не звал. Also sie hat ja вот ко мне лично, да. Also sie kam ja persönlich selbst zu mir. Я просто помолился. Ich habe sie nicht gerufen und ich habe sie nicht gebetet. И она просто получила исцеление. Und sie hat nur einfach eine Heilung bekommen. Вы знаете, что это значит? Wisst ihr, was das bedeutet? Иногда, чтобы Царство Божие приходило в нашу жизнь. Manchmal wenn ihr wollt, dass das Reich Gottes in unser Leben Нам нужно kommt. Просто порою слушать Бога и действовать. Sollten wir öfters mal und manchmal auf Gott hören und auch handeln danach. Amen. Не ждать какого-то особого откровения. Man soll nicht auf eine bestimmte besondere Не ждать голоса с неба, который скажет тебе. Oder auf eine Stimme vom Himmel hören, die zu dir sagt. Помолись за него. Du sollst für sie beten. Я чувствую, сейчас пришло время исцелиться. Ich fühle, dass jetzt die Zeit ist. Нет. Zu heilen. Nein. Если болеют, молитесь за них. Wenn jemand krank ist, dann betet für sie. И верьте, что Бог силен это сделать. Und glaubt, dass Gott stark genug ist, um diesen Menschen zu heilen. Хотя в тот момент я даже не помню, я верил или не верил. Wo ich, Она верила. Also sie hat geglaubt, dass ich für sie gebetet habe. По всей видимости, в том случае, по ее вере это произошло. Also so wie es aussieht, ist das nach ihrem Glauben geschehen. Друзья, открою с вами еще одно место Священного Писания. Wir lassen uns, wir schauen jetzt noch eine Schriftstelle. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Also 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Я должен сказать Аминь, да? Amen, да. Amen. Ты так быстро прочитал, я не успел даже открыть. Супер. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенством призвавшего вас из тьмы в свой чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Да? Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt еще. Aber okay, Gottes ja. Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Итак, вы народ мой. Also ihr seid mein Volk. Священство святое. Ihr seid ein königliches, heiliges Priestertum. Царственное. Das ist ein königliches Volk. Смотрите, я хочу сказать здесь о трех моментах с этим связанных. Schaut her, ich möchte euch jetzt die drei Momente, die hier aufgeführt werden, euch ein bisschen näher aufzeigen. Другими словами, что Бог здесь, во-первых, нас называет царями. Mit anderen Worten, Gott nennt uns als Вы обратили sein Volk, внимание, als Könige. Царственное священство. Er sagt, das königliche Priestertum. Кто такой царь? Wer ist überhaupt ein König? И каково желание царя прежде всего, если он царствует? Und was für ein Wunsch hat er, wenn er herrscht? Я думаю, что любой нормальный царь, ich denke, dass jeder normale König, он всегда желает, чтобы его царство росло. Also er wünscht, dass sein König, Königreich wächst. Amen. Потому что он понимает, Denn больше er царства, er versteht, je mehr, je größer das Reich ist, больше возможностей. Dann, sind die Möglichkeiten auch größer. И этот земной принцип Господь нам транслирует. Und dieses irdische Prinzip tut unser Herr uns transferieren oder uns spiegeln. И когда он говорит нам, да придет царствие, он ожидает, что это царство будет распространяться. Und, Wenn er sagt, so, wenn wir beten und sagen, das Reich Gottes kommt, dann meint er, dass dieses, dann erwartet er von uns, dass das Reich Gottes sich verbreitet. Второй момент – это священство. Der zweite Moment ist das Priestertum. Я просто не буду на этом подробно останавливаться. Это такое маленькое отступление, но. Ich werde jetzt nicht ganz detailliert davon reden, aber. хочу об этом сказать. Священство. Кто такой священник? Möchte ich über das Priestertum reden. Wer ist überhaupt ein Priester? Это человек, который ходатайствует перед Богом за народ. Das ist ein Mensch, der für sein Volk beim Gott eintritt. Это как будто бы, знаете, такую стрелку от нас можно к Богу протянуть, сказать: Господь. И вот священники, они приносили жертвы. Das ist praktisch der Mittler ist zu Gott. Und die Priester haben damals ein Opfer gebracht. Die haben gebetet. Они просили за грешный народ. Also sie sind eingetreten für das sündige Volk. Тогда еще в Ветхом Завете. Damals noch im Alten Testament. И третья функция. Und das dritte Funktion. Священство святого. Возвещать. Кто возвещает Божье Слово? Also das heilige Volk, das die Tugenden verkündet. В Ветхом Завете Божье Слово всегда возвещали пророки. Also im Alten Testament haben die Propheten immer das Wort verkündet. И вот пророки были теми людьми, которые говорили людям Слово от Бога. Und die Propheten waren diejenigen, die das Wort Gottes den Menschen übermittelt haben. Итак, мы с вами призваны расширять Божье Царство. Somit sind wir dazu berufen, das Reich Gottes zu erweitern. Мы с вами призваны ходатайствовать, молиться за этот народ. Wir sind dazu berufen, für dieses Volk einzutreten, für das zu beten. Живущие в нашей стране, das, вашей стране. Das, was in unserem Land lebt, in eurem Land lebt. И мы призваны говорить слово от Бога этим людям. Und wir sind dazu berufen, ein Wort von Gott diesen Menschen zu übermitteln. Но знаете, для этого необходимо кое-что. Aber wisst ihr, dafür ist was nötig. Как нам стать способными, не только на словах, wie können wir dazu fähig werden, nicht nur auf den Worten, но и на деле быть способными вот эту Божье Царство являть. Sondern auch in der Tat dieses Reich Gottes den Menschen zu zeigen. Чтобы не только на наших словах, но вот таких вот наших делах. Sondern dass es nicht nur im Reden ist, sondern auch durch unser Handeln gezeigt wird. В исцелениях. Zum Beispiel in den Heilungen. В конкретном пророческом слове для конкретного человека. In dem konkreten Prophetie für einen konkreten Menschen. Это проявлялось. Das zeigte sich. Как? Wie? Мы сейчас к этому придем. Wir kommen gleich dazu. Но маленький пример еще один приведу. Aber noch ein kleines Beispiel. Про то, как мы получаем Слово от Бога. Über das, wie wir das Wort Gottes bekommen. Как это иногда действует. Also wie wirkt das manchmal. Я год назад был в церкви в Штатах. Ich war vor einem Jahr in USA, in einer Gemeinde. USA, да? По... USA? USA. USA. Oder USA это по-английски, USA это по-немецки. Okay. So ist das. В церкви Вифиль, Бефел. Das war die Church Bethel. И там, если вы знаете, мы некоторые песни их поем. Кстати, вот это последняя песня. Und ihr wisst, dass wir manche Lieder von ihnen singen, zum Beispiel das letzte Lied von ihnen. Где мы пели «Du bist gut». «Du bist gut». «Du bist gut, gut». Oh. Genau. Это песня оттуда. Das ist das Lied von aus dieser Gemeinde. И у них есть такой интересный способ благовестия. Und sie haben so eine interessante, wie heißt das способ, eine Möglichkeit, oder Fähigkeit, Menschen zu verkündigen. Он называется поиск сокровища. Das heißt das Suchen nach Schätzen. Что это такое? Was ist das? Перед тем, как идти благовествовать, also bevor sie zur Evangelisation собирается gehen, группа людей, versammelt sich ein Team они von Menschen, начинают молиться. Und sie fangen an zu beten. И говорят: Господь, кому sagen, нам пойти? Und sie sagen, Herr, zu wem sollen wir gehen? Ну, вроде бы все то же самое, что мы обычно делаем, да? Also, das ist genauso, wie wir auch das zu gewöhnlich machen. Но они идут дальше. Aber sie gehen weiter. Они в молитве говорят: Господь, покажи нам знак. Sie gehen im Gebet weiter und sagen, Herr, zeig uns ein Zeichen. Что-то об этом человеке, кому мы хотим благовествовать. Etwas über diesen Menschen uns zu zeigen, zu dem wir hingehen und ihm dein Wort verkündigen. И вы знаете, вот в молитве. Und wisst ihr, im Gebet. Им приходят какие-то, ну, кому-то образы. Kommen zu ihnen irgendwelche Visionen. Кому-то Bilder, картинка. Oder Bilder. И вот, например, там зонт. Zum там, Beispiel, красный зонт. Zum Beispiel ein roter и, например, или там один рассказывал, свидетельствовал. Einer hat mal bezeugt und erzählte. Там, одна нога. Oder zum Beispiel nur ein Bein. Вот пришло какое-то слово, одна нога. Kam jetzt irgendein Wort, es ist nur ein Bein. Und там третьему что-то еще там, допустим, пришло. Und dem dritten kam noch etwas anderes. И вот, ну, про одну ногу это прям конкретный пример. Also mit einem Bein ist das wirklich ein konkreter Beispiel. И вот он рассказывает, мы идем, говорит, что за одна нога. Und der erzählt, wir gehen und denken, ну, was ist für, was hat das mit diesem Bein zu tun? Вот идем auf sich. И видим, чувствуем человека. Also ну, wir как gehen видим человека. Und sehen den Menschen. И он... Вроде бы две ноги у него. Und der hat irgendwie doch zwei Beine. Но почему-то как будто вот как-то внимание почему-то на нем заострилось, а он идет. Aber doch haben wir irgendwie auf ihn richtig jetzt. И вот такое побуждение, говорит, к нему geachtet, подойти, ему сказать. Und man hat dann so ein Wunsch zu ihm zu gehen. А потом подходим ближе, видим, у него протез. Und dann kommen wir näher zu ihm und dann sehen, dass er eine Prothese hat. И он говорит, вы знаете, я, говорит, очень сильно извиняюсь. Und dann sagt er, tut mir leid. Но я вот тут молился. Also, der Mann kommt dann zu diesem Mann und я sagt, почувствовал такое побуждение ich вам gebetet, und сказать, что Бог вас любит. So einen Wunsch, ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt. И вот я не помню дальше разговор, но этот человек тут же открылся для того, чтобы слышать Евангелие. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das Gespräch weiterging, aber dieser Mensch hat sich sofort für das Wort Gottes geöffnet. Другой пример, когда молись, чувствую, говорит, ein Beispiel, один человек сидел, als der Mensch gebetet просто hat, в кафе рассказывает. Помедленно. Просто в кафе сидел. Also, sie, waren im Café. Вот, пил кофе. Sie, die haben zusammen Kaffee getrunken. Вдруг, смотрю на девушку там напротив у стойки. Und plötzlich fiel ihm eine junge Frau вот так почувствовал какую-то такую сильную, сильную зубную боль. Und hab wirklich so richtig Zahnschmerzen gefühlt. Что такое? Смотрит на девушку. Also, was ist los? Er schaut auf die junge Frau. И девушка за стойкой тоже сидит, как-то вот так вот держится. Und die Frau sitzt so auch so am Tresen und hält sich so fest. Я вам историю рассказываю. Мне also, вот es ist eine wirkliche Geschichte. Один пастор из Красноярска рассказывал. Es hat mir ein Pastor aus Красноярск erzählt. Я что-то не так. Все было нормально. Кофе пил, и тут вдруг also, так зуб заболел. Es war alles okay. Ich habe meinen Kaffee getrunken und plötzlich hatte ich Zahnschmerzen. Это немножко странно. Я когда его слышал, думал, что за странность мне рассказывают. Das ist ein bisschen seltsam. Also, was erzählt er mir, denke, это просто как один, знаете, вот, ну, Бог разный язык использует, да, иногда. Verwendet immer eine verschiedene Sprache. Я вам не побуждаю теперь людей с ногами одноногими искать. Also, ich möchte всех, euch nicht dazu, всех с красными зонтиками, но рассказываю, как это иногда работает. Dazu bringen, irgendwelche Menschen zu suchen mit roten Regenschirmen oder mit einem Bein, aber ich erzähle euch die wirklichen Geschichten. Этот пастор говорит, я, говорит, подошел к этой девушке. Und dieser Pastor erzählt, ich ging dann zu dieser говорит, jungen Frau. Вы меня простите. Und sagt, Entschuldigung. Ну, и мне кажется, у вас так сильно зуб болит. Aber ich habe so das Gefühl, dass ihr so starke Zahnschmerzen habt. Und такая, да. Und sie, ja. Он говорит, у меня тоже из-за вас болит. Und sagt, ich habe jetzt wegen Ihnen auch Zahnschmerzen. Вы знаете, я чувствую, нам надо помолиться вместе. Und sagt, ich fühle, wir sollten miteinander beten. Он говорит, как только мы помолились. Und sagt, als bald wir gebetet haben. У него зубная боль сразу прошла. Ist bei ihm sofort der Zahnschmerz у него weggegangen. Прошла. Also bei ihm ging das. Все довольны, счастливые. Alle sind glücklich und и, конечно же, нас спрашивают, как вы это сделали? Und natürlich ist bei ihr auch die Zahnschmerzen weg. И он ей рассказал о том, что это Христос. Dann da sagt sie zu ihm, wie что haben Бог sie das исцеляет. Getan? Und er sagt, es ist и, der Christus. И через und это Gott, открылось ее сердце. Und Gott heilt. Открылось ее сердце. Und ihr ja. Herz, ist dann это offen как geworden. С той женщиной у колодца, у самарянки, да? Das ist genauso wie bei dieser Frau, когда der Samariterin Христос bei dem Brunnen. Получил конкретное слово для нее. Als der Christus ein konkretes Wort für sie bekommen hat. И вот к чему мы должны стремиться. Und das ist das, was wir streben, woran wir streben sollen. Не то поднял. Где книга? Должен был книгу поднять. Но теперь вот здесь у нас есть Библия, да? Also ich wollte ein Buch hochheben, aber ich habe jetzt meine Но это, Bibel im это Handy. Это как слово, которое как логос, то есть такое общее слово откровения для нас, да? Und das ist wie общее ein, слово. Das ist wie ein Wort für uns als eine Offenbarung. А, вот она, правильная книга. Анна, спасибо. Вот оно. Вот. На немецком, okay. На русском. Мне нравится твоя Библия, кстати. Ich gebe sie dir nicht. Meine Bibel. Но теперь Бог желает, чтобы мы получили конкретное слово для конкретного человека из Библии. Also Gott wünscht, dass wir ein Wort aus der Bibel für einen konkreten Menschen ein konkretes Wort bekommen. Итак, отвечаем на вопрос, как нам этого достигать. Also wir antworten jetzt auf diese Frage, wie erreichen wir das? У меня нет универсальных ответов. Ich habe keine universellen Antworten. Но я dafür. Точно знаю, чтобы быть и слышать Бога. Aber ich weiß ganz genau, Gott zu hören. Нужно быть в Его царстве. Sollte man in seinem Reich sein. Нужно быть на Его территории. Man sollte auf seinem Territorium sein. Давайте мы откроем еще одно, я думаю, сегодня последнее место Писания. Lass uns noch eine Bibelstelle öffnen. Ich denke, das Итак, ist heute. Это Римлянам 14:17. Das ist Römer 14:17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Amen. Итак. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, прошу прощения, 18, да? Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Und Vers 18, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Итак, Царство Божие – это праведность, мир и радость. Also Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Для того, чтобы нам быть способным услышать голос Бога, damit wir fähig werden, Stimme Gottes hören, и как пророку передать его другому человеку, und, wie ein Prophet einem Menschen das rüberbringen zu können, мы должны быть в Божьей праведности. Müssen wir in Gott seine Gerechtigkeit sein. Что такое праведность? Was ist eine Gerechtigkeit? Это жизнь в правде. Das ist ein Leben это in жизнь Wahrheit. В чистоте. Das ist, das Leben in Reinheit. Когда ты хранишь свои отношения с Богом, wenn du deine Beziehung mit Gott bewahrst, ты постоянно сканируешь себя на основании Священного Писания. Also du scannst und prüfst dich aufgrund von dem von Heiligen Schrift. А вообще, я правильно живу? Überhaupt, lebe ich überhaupt richtig? И нам Слово Божие говорит, что вникай в себя и занимайся этим постоянно. Und das Wort Gottes sagt uns, du sollst in dich gehen und du sollst das regelmäßig und täglich tun. Знаете, в компьютерах есть такие обычно программы. Wisst ihr, im Computer gibt es solche у кого есть компьютер? Programme? Поднимите, also, пожалуйста, руки. Hat ein PC? Кто пользуется компьютерами? Also, wer gebraucht ein PC? Вы знаете, если вы хотите выйти в интернет, wisst ihr, wenn ihr ins Internet reingehen wollt, что обязательно на вашем компьютере должно быть установлено? Was muss unbedingt auf eurem PC eingestellt sein? Антивирус. Антивирус-программ soll geladen werden. На немецком также антивирус. Антивирус. О, ja. Я знаю еще новое немецкое слово. Oh, антивирус. Jetzt habe ich ein neues deutsches Wort gelernt. На самом деле это программа, которая хранит тебя от атак. Das ist tatsächlich ein Programm, was dich vor из den Attacken этого, von Außenwelt мегапространства, beschützt, да? Aus, von allen anderen Angriffen. И вторая ее функция, она ты постоянно или время от времени сканируешь свои данные. Und ihre zweite Funktion, sie scannt immer wieder deine Informationen, deine Programme. Не попался ли какой-нибудь вирус? Ob nicht plötzlich doch ein Virus aufgekommen ist in dein PC? Который сожрет твои данные. Der dann deine Daten alle frisst. И твой компьютер поломается. Und dann wird dein PC zum Wegschmeißen sein. Все очень просто. Alles ist ganz einfach. В духовной жизни точно так же. Also im geistlichen Leben ist genauso. У нас есть Священное Писание. Wir haben die Heilige Schrift, на основании которого мы должны постоянно сканировать свою жизнь. Aufgrund dieser Heiligen Schrift sollten wir immer unser Leben scannen. Вчера все было хорошо. Also gestern war noch alles gut. А сегодня не попался ли какой-нибудь червячочек в меня? Und heute könnte sein, dass vielleicht ein Würmchen reinkommt. Который может как-то мою жизнь испортить. Der irgendwie mein Leben vielleicht verderben könnte. И я потерплю крах. Und ich werde wirklich deinen Bruch erleiden. И перестану слышать Бога. Und höre dann auf, Gottes Stimme zu hören. Это сканер Божьего Слова. Und das Wort Gottes ist unser Scanner. Второе, что необходимо, чтобы чувствовать, слышать и быть в Божьем Царстве. Und das Zweite ist, was wichtig ist, um dort, um im Reich Gottes zu sein, zu fühlen und das zu spüren. Это мир. Das ist Frieden. И вы знаете, в Царстве Бога wisst ihr, im Reich Gottes не будет ссор. Wird es keine Streitigkeiten geben. Не будет раздоров. Wird keine Auseinandersetzungen geben. Не будет войн. Gibt es keine Kriege. Там всегда пребывает Божий мир. Dort ist immer Friede Gottes. Когда страна развивается, скажите мне, когда wann, наша жизнь строится also наилучшим wann entwickelt образом? Sich ein Land weiter und wann wird dein Leben aufgebaut? Тогда, когда в стране мир, dann, wenn im Land спокойствие, Friede herrscht und Ruhe herrscht. Вот сейчас до сих пор развивается конфликт в Сирии. Bis zum heutigen Tag gibt es Konflikte in Syrien. В Ираке, да, вот в этих in странах. Irak. Что там происходит? Что является результатом войны и also, раздора? Was passiert dort die ganze Zeit und was ist dann Resultat von diesem Krieg? Разруха. Das ist Zerwürfnis. И вот наша жизнь. Und so ist unser Leben. Она может только тогда созидаться, и мы можем только тогда слышать Бога. Also unser Leben kann nur dann erbaut werden und erst dann können wir auf Gott hören. Когда мы храним oder себя in, в состоянии в таком покое also мира. Also wenn wir dass wir können erst dann seine Stimme auch hören, wenn wir in diesem мы, Zustand der Ruhe uns befinden. Oh ja. Когда мы не позволяем обстоятельствам, wo wir nicht, nicht den Umständen zulassen, конфликтам каким-то, непониманием, Konflikten oder irgendwelchen Unstimmigkeiten zulassen, лишает нас этого состояния unser, покоя. Unseren Frieden und unsere Ruhe wegzunehmen. Вы знаете, если вы, например, должны сделать какое-то дело. Schaut ihr, wenn ihr etwas machen müsst. Вот вчера у ребят был конкурс. Also gestern hatten unsere Leute einen Wettbewerb gehabt beim Jugendtreff. Со стаканчиками. Also sie mussten diese И там надо было aufstellen. Стаканчик верхний, там стаканчик нижний, да, как вот сколько там стаканчиков было, не знаю. Ich weiß nicht, wie viele Becher dort waren, aber sie mussten da etwas machen. Надо было, в общем, стаканчик отсюда сюда перенести, и вот так вот стаканчик. Also sie mussten immer wieder die Becher von oben nach unten irgendwie tauschen. И знаете, кто победил? Und wisst ihr, wer gewonnen hat? Были очень быстрые участники. Also es gab sehr viele schnelle Teilnehmer. Все делали примерно так. Die ungefähr so das gemacht haben. Ich Все быстро, быстро, быстро, быстро. Все валится, валится, валится. Also so ungefähr hat das ausgesehen. Это непереводимое, да, часть? Also ich kann das nicht übersetzen. Ich kann es nachmachen, aber ich glaube, das wird komisch aussehen. А выиграли те, кто как-то выработал такой баланс скорости и спокойствия. Aber gewonnen haben diejenigen, die nicht so hektisch waren, sondern die Balance gehalten Такая haben машина und die aufgepasst haben. Машина по перекладыванию стаканчиков. Das ist, die haben dann ausgesehen wie eine Maschine, die Becher so hin und her macht. Знаете, и на самом деле в нашей жизни мир tatsächlich in unserem Leben это то, что нам очень легко потерять. Ist der Friede, was wirklich sehr schnell zu verloren ist. Вот я могу себе сказать. Also es kann sehr schnell verloren werden. Ich kann über mich selbst sagen. Из-за любой мелочи мы можем даже раздражиться. Wir können sogar wegen jeder Kleinigkeit gereizt werden. Вот мне поднимется гнев. Und plötzlich kommt die Wut rauf. Раздражение. Oder Gereiztheit на других или на себя. Auf sich selbst oder auf andere. Я имею такую слабость. Und ich habe so eine Schwäche. Я немножко рассеянный. Ich bin ein bisschen so unordentlich. Я иногда положу что-нибудь. Ah, ich bin vergesslich. Also wenn ich irgendwo куда-нибудь hinlege, irgendwo hin. И потом я хожу по квартире. Und dann laufe ich durch die Wohnung rum. Как рыкающий лев. Wie ein brüllender Löwe. Где мои ключи? Wo sind meine Schlüssel? Да где же мои ключи? Wo sind endlich meine Schlüssel? Или где там что-то еще? И вот мелочь. Oder noch etwas. Es sind Kleinigkeiten. Я положил куда-то. Dass ich irgendwo hingelegt habe. Я хожу, я не знаю, я все. Und ich laufe durch die Wohnung. Я уже недоволен детьми, которые не могут найти мои ключи. Also ich bin schon unzufrieden gegenüber meinen Kindern, die meine Schlüssel nicht finden können. Я недоволен женой, которая говорит. Ich bin unzufrieden auf meine Frau, weil sie zu mir was sagt. Ты что, опять потерял ключи? Du hast schon wieder deine Schlüssel verloren. Еще? Что ж такое-то? Was soll das jetzt? И вот ты ходишь, и вот в таком состоянии. Und so läufst du rum und hast so einen Zustand in dir. Я обычно ничего не нахожу. Also gewöhnlich finde ich gar nichts. Меня выручает либо жена. Also entweder rettet mich meine Frau. Которая такая с ключами. Die plötzlich so mit den Schlüssel zu mir kommt. Или вот это вот. Я просто принимаю решение, так, подожди. Oder ich treffe jetzt die Entscheidung. Жены нету, спасать некому. Also wenn die Frau nicht da ist, dann kann mich niemand retten. Войди в шалом. Ich gehe jetzt in Shalom. Успокойся, да, то есть другими словами. Und werde jetzt ruhig. И когда ты успокаиваешься, und wenn du zur Ruhe kommst, начинает твоя память работать. Все, dann так, fängt подожди. An dein Erinnerungsvermögen wieder zu arbeiten. Ты восстанавливаешь, ты пошел also, туда. Du stellst wieder alles her. Ich ты bin dorthin gegangen. Туда. Du bist dorthin umgebogen. Ты потом сел там. Und dort bist du, вот сегодня с утра сегодня с утра я перед проповедью обнаружил, что я куртку потерял. Heute vor der Predigt in der Früh habe ich entdeckt, dass ich meine Jacke verloren habe. Я не знаю, она нашлась или нет, Александр. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo da ist, aber ich Ну я сейчас проповедую в состоянии шалома. Aber ich predige jetzt in so einem Zustand Ну, в куртке там мелочи. Also мое портмоне, мои документы. Also die Jacke ist ja nur plus Kleinigkeit, dort ist bloß mein Portemonnaie, так, das sind устроим meine Dokumente. Конкурс по поиску моей куртки после собрания, да? Also wir werden jetzt nach der Versammlung einen Wettbewerb ну, starten, верю, wer meine Jacke собрания, findet. Я верю, что после собрания. Aber ich glaube, dass nach dem Gottesdienst. Мы помолимся. Werden wir beten. И чудесным образом моя куртка найдется. Und auf wundersame Weise wird meine Jacke. Но Plötzlich auffindbar sein. Вот какие-то даже простые вещи могут лишить нас вот этого способности слышать Бога. Aber solche einfachen Dinge können uns unsere Fähigkeit wegnehmen, um покоя, Gott zu hören. Только в состоянии покоя внутреннего. Aber nur der Zustand der Ruhe. Мы сможем услышать, что Бог желает сказать нам в этой ситуации. Also in diesem Zustand können wir nur dann hören, was Gott wünscht uns zu sagen. На нас давит. Auf uns drückt alles. Нам говорят все, подожди. ой, ты вот такой вот, ну. Und sagt man, du bist so und so. Все, успокойся. Aber komm du zur Ruhe. Отодвинь все это. Und tu das alles zur Seite. Же Господь, мне нужен твой мир. Und sag, Herr, ich brauche deinen Frieden. И мне нужен ответ от тебя через Und ich brauche eine Antwort für diesen Menschen. И Бог отвечает. Und Gott antwortet auch. И последнее, радость. Die Freude. Радость – это состояние Бога. Die Freude ist der Zustand, der Gott immer ist. Потому что Господь, Он говорит, всегда радуйся. Denn der Herr sagt uns, du sollst dich immer freuen. Непрестанно молись и всегда радуйся. Du sollst unaufhörlich und immer fröhlich sein. Что это? Это характеристика Божьего Царства. Was ist das? Das ist Charaktereigenschaft von dem Reich Gottes. Радоваться независимо от того, что в твоей жизни происходит. Also zu freuen, unabhängig davon, was in deinem Leben ist. Знаете, когда в одной моей родной церкви однажды такой брат, он цыган, kam ein Bruder, das ist ein Zigeuner. Он пришел, он такой радостный всегда. Er kam und er ist immer fröhlich. Он also такой, immer gut drauf. В очередное воскресенье приходит, аллилуйя! Und dann kommt er am nächsten Sonntag und sagt, Halleluja! Слава Богу, братья и сестры! Herrn, Brüder und Schwestern. У меня дом сгорел! Mein Haus ist verbrannt! Was? Was? Подожди. Hallo, я hallo, дом was сгорел. Ist los mit dir? Dein Haus ist doch Ты что, радуешься? Was ist los mit dir? Да, вы знаете, я верю, Бог мне даст другой дом. Aber wisst ihr, ich freue mich und ich glaube, dass Gott mir ein anderes Haus geben wird. Как это велика вера твоя благодатная. Aber das war wirklich ein großer Glaube. Но знаете, это реально сбылось в его жизни. Aber wisst ihr, diese Realität kam tatsächlich in seinem Leben Бог, zustande. Бог сделал так, что вот он не впал в уныние. Gott hat so getan, dass er nicht in also in Bedrängnis, сказал, also in so einen in so einen Zustand kam, was ihn Мой дом сгорел. In so einen Zustand, wo er gejammert hat und sagte, ha, mein Haus как ist мне жить abgebrannt. Дальше? Wie soll ich denn weiterleben? Нет, где мне мне жить дальше? Nein, aber er hat Или gesagt, wo мне? Ja. Wo? Und er fragte umgekehrt, wo soll ich denn jetzt weiterleben? Все, жизнь кончена. Ach so, mein Leben ist jetzt zu Ende. Ich строил, weiß, строил, leben строил, все сгорело. Ich habe alles nur gebaut und es ist alles verbrannt. Мы знаем в Писании, Иов, in der Schrift der Hiob, он потерял все. Er hat komplett alles verloren. Но он не оставил упования на Бога. Aber er hat sein Vertrauen, seine И Hoffnung этот брат, auf Gott nicht zurückgelassen. Бог благословил его так. Und Gott hat ihn real, через also разные wirklich, ресурсы. Der hat ihn tatsächlich gesegnet durch verschiedene Mittel. Помощь одного, второго, третьего. Der hat Hilfe bekommen von den verschiedenen Menschen. Я бывал у него в доме also, до того, как он сгорел. Also ich war in dem Haus von meinem Bruder, и bevor er того, verbrannt ist und danach. Я хочу сказать, слава Богу, что он сгорел. Und dann sage ich, Gott sei Dank ist er verbrannt. На самом деле, через иногда такие обстоятельства, которые с нами происходят, tatsächlich durch solche Umstände, die manchmal in unserem Leben passieren. Ты думаешь, почему? Du fragst dich, wieso? Это со мной произошло. Wieso passiert das genau mit mir? Но ты знаешь, не тот вопрос, не почему. Aber wisst ihr, das ist nicht die richtige Frage, wieso? Для чего? Sondern wofür? Для чего Бог сделал это в моей жизни? Wofür hat Gott das in meinem Leben getan? И вот этот вопрос, он направлен в перспективу. Und diese Frage zeigt uns eine Perspektive. Ты понимаешь, что даже если сейчас что-то случилось, du begreifst, auch wenn jetzt was passiert ist, то это не конец. Denn, das ist nicht das Ende. Возможно, это наоборот начало чего-то, womöglich ist das der Beginn oder Anfang что von was ты Neuem, сейчас was еще не видишь, was du jetzt noch nicht siehst, не знаешь, was du noch nicht weißt, не понимаешь, was du noch nicht begreifst, но Он знает. Aber er weiß es. И поэтому всегда храните свое сердце и радуйтесь. Deswegen bewahrt immer euer Herz. Храни себя в праведности. Bewahre dich in, in Gerechtigkeit. Храни мир, чтобы слышать от Бога слово. Bewahre Frieden, damit du das Wort Gottes hörst. И радуйся, и делись этой радостью с другими. Und teile diese Freude mit anderen Menschen. Это то, что является Царствием Божьим в нашей genau жизни. Das ist das Reich Gottes, was in unserem Leben И тогда ты будешь ist. Способен, как Иисус сказал, dann wirst du auch fähig sein, wie Jesus schon mal sagte, что вы сотворите дела еще больше, чем я. Dass ihr noch größere Werke tun werdet als ich. Подожди, Христос, ты это точно имел в виду? Ты не warte перепутал? Warte mal, Christus, hast du Может genau быть, ты das gemeint, oder hast du was verwechselt? Язык там не очень знал на арамейский. Vielleicht ты сказал, hast du, меньше меня. Vielleicht hast du irgendwie dich geirrt und hast, то есть, ну я сотворил больше, ну вы поменьше. Vielleicht ну. Hast du gemeint weniger als ich? Нет. Nein. Он сказал, вы больше сотворите. Er sagte, ihr werdet mehr tun, was Größeres tun. Ты больше сотворишь. Du wirst Größeres tun. Действуй. Handle. Даже если сейчас ты не чувствуешь себя супер помазанным, auch wenn du dich jetzt nicht als ein Supergesalbter fühlst oder Superpriester, Бог не действует через помазанников, священников или супер-супер кого-то. Der Gott tut nicht über solche Menschen wirken. Бог действует через своих детей. Gott wirkt durch seine Kinder. И неважно, кто он, где он, какую позицию занимает, не занимает, кто ты. Und es ist unwichtig, welche Position ты du hast. Du bist ein Kind Gottes. И Бог действует через тебя. Und der Gott wirkt Давайте durch мы